Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Der Headroom Verlag präsentiert aus der Reihe Abenteuer und Wissen Marco Polo. Reise ins Reich der Mitte von Berit Hempel. 1298 im Mittelmeer, vor der Küste Kroatiens. Unzählige Schiffe rollen und stampfen durch die See. Während sie versuchen, ihren Kurs zu halten, schießen sie aufeinander. Es herrscht ein heilloses Chaos von brennenden Schiffen und schreienden Menschen. Die italienischen Republiken Genua und Venedig führen Krieg gegeneinander. Es geht um die Vormachtstellung im Mittelmeer, um die Hoheit über Handel und Seefahrt. Männer, kämpft! Auf den Planken einer venezianischen Kriegsgaleere wacht der Kaufmann Marco Polo. Groß, dunkle Haare, langer Bart und blickt auf die Schlacht. Bleibt tapfer! Marco Polo hat schon viel gesehen in seinem Leben, mehr als alle Menschen um ihn herum zusammen. Er ist ein Mann, der ein ungewöhnliches Leben geführt hat. Ein Leben voller Überraschungen und unglaublicher Abenteuer in den unterschiedlichsten Ländern der Welt. Marco Polo ist 44 Jahre alt, als er im Kriegsgetümmel auf der Galeere steht. Mehr als die Hälfte seines Lebens hat er außerhalb Italiens verbracht, war 24 Jahre lang auf Reisen im entfernten Asien und hat für den großen mongolischen Herrscher Kublai Khan gearbeitet. 3 Jahre ist es nun her, dass er nach Venedig heimgekehrt ist. Mit einem riesigen Schatz an Geschichten und großem Wissen über exotische Länder. Er spricht von beeindruckenden Fabelwesen, von Einhörnern, Menschen mit Schwänzen und von einem Herrscher, der sein immenses Reich so weise regiert hat wie kein zweiter. Doch nun steht er hier, mitten in der Schlacht, und befehligt eine Kriegsgaleere, die Teil einer ganzen Flotte ist. Aber die Schiffe aus Venedig sind in der Unterzahl. Der Kampf ist verloren. Männer! Haltet Löschwasser bereit! Vielleicht können wir unser Schiff retten! Jawohl, Messer Marco Polo! Los, beeilt euch, wenn euch euer Leben lieb ist! Mehr und mehr Schiffe der Venezianer fangen Feuer. Die Segel brennen, die Flammen umzüngeln Masten, schlängeln sich über hölzerne Seitenwände, suchen sich immer wieder neue Nahrung. Da, neben uns, sinkt ein Schiff! Hinter uns auch! Haltet durch! Haltet durch! 65 Schiffe aus Venedig brennen und gehen unter. Ein Dutzend kann aus dem Adriatischen Meer vor Korčula entkommen. 18 Schiffe fallen in die Hände der Genueser. Mit ihnen 7000 Gefangene. Einer von ihnen? Marco Polo, los, Hände nach vorn. Ich werde dir deine Ketten anlegen. Wir bringen dich nach Genua. Genua, die mit Venedig verfeindete Stadt auf der entgegengesetzten westlichen Seite der italienischen Halbinsel, in der Nähe von Frankreich. Hier in Genua wird Messer Marco Polo, also der Herr Marco Polo, ins Gefängnis gesteckt. In eine Zelle, klein, dunkel, feucht. Das Wasser rinnt an den steinernen Wänden entlang. Mäuse und Kakerlaken laufen durchs Stroh, das als Schlafplatz dient. Flöhe und Läuse springen und krabbeln herum. Der Wind pfeift durch das offene, vergitterte Fenster, lässt die Fackeln im zugigen Gang des düsteren Kerkers flackern. Oder war es ganz anders? Befand sich Marco Polo in einer Art Ehrenarrest in einem Haus der genuesischen Oberschicht mit allen dazugehörigen Bequemlichkeiten, mit gemütlichem Bett, warmem Kamin und regelmäßigen Mahlzeiten? Man weiß es nicht, wie man so vieles nicht weiß über das Leben von Marco Polo. Die Berichte über ihn sind ungenau und voller Spekulationen. Schließlich ist das ja alles schon mehr als 700 Jahre her. Eines aber ist sicher, hier in Genua trifft Marco Polo auf Rustichello aus Pisa. Rein mit dir, Marco Polo! Marco Polo schaut sich um in seinem neuen Zuhause. Er hat schon in prachtvollen Palästen gewohnt, in schäbigen Hütten genächtigt, auf hohen Gebirgskämmen unter freiem Himmel geschlafen. Das genuesische Gefängnis aber ist eine neue Erfahrung. Neugierig schaut er sich um. Er ist nicht allein. Vor ihm sitzt ein Mann. Tretet näher. Rustichello da Pisa nennt man mich. Marco Polo lautet mein Name. Aus Venedig. Nun setzt euch doch. Macht es euch bequem. Nun, soweit möglich. Ja. Was Rustichello nicht ahnt, mit Marco Polo begegnet er einem der größten Abenteurer seiner Zeit. Und so könnte ihre erste Begegnung verlaufen sein. Rustichello da Pisa, was hat euch hier in den Kerker von Genua verschlagen? Ach, ich darf schon länger die Gastfreundschaft der Genuesen genießen. Länger, als ihr euch vorstellen könnt. Seit fast 15 Jahren. Die hohen Herren führen Krieg und wir sind die Leidtragenden. Ja, wohl wahr. Von Haus aus bin ich Literat, Schriftsteller. Also nutze ich meine Zeit hier. Mehrere Ritterromane tragen meinen Namen. Auch ein Roman über König Artus. Und ihr? Ich bin Kaufmann. Handle mit Waren aus aller Welt. Dann gab man mir das Kommando über ein venezianisches Kriegsschiff. Nun, die Schlacht ist verloren. Deshalb bin ich hier in Gefangenschaft. Dann verbringen wir wohl die nächsten Monate hier gemeinsam. Marco Polo und Rustichello da Pisa. Wir lauschen gerade einem Zusammentreffen, das die Weltgeschichte beeinflussen wird. Dass Christoph Kolumbus auf die Idee bringen wird, Indien zu suchen, um dann in Amerika zu landen. Es ist ein Zusammentreffen, welches das Bild über Asien prägen wird. Verkürzen wir uns doch die Zeit und erzählen uns unseren Lebensweg. Wenn es spannend ist, dann schreibe ich es auf. Was ist mit euch? Wo kommt ihr her? Wer ist eure Familie? Aber Rustichello, glaubt ihr, das interessiert jemanden? Nun ja, meine Mutter starb, als ich ein Kind war. Ich wuchs bei Verwandten auf. Und euer Vater? Den lernte ich erst so recht kennen, als ich 15 Jahre alt war. Er war Kaufmann, wie ich, und mit meinem Onkel unterwegs. Über viele, viele Jahre reiste er bis nach Asien, in das Reich des großen Kublai Khan, dem Enkel des legendären Mongolenherrschers Genghis Khan. Das haben Sie sich getraut? Ja. In das Reich dieses grausamen, kämpferischen und blutrünstigen Mongolen? Ja. Die auch Tataren genannt werden, weil sie aus der griechischen Hölle, dem Tartarus, entsprungen sein sollen? Ja. Denen es nicht reichte, Asien zu unterwerfen, sondern die auch noch Europa einnehmen wollten? Ja. Die, die andere Völker überfallen, plündern, die morden und brandschatzen? Ja, aber die Mongolen sind lange nicht so grausam, kämpferisch und blutrünstig, wie alle sich erzählen. Im Gegenteil. Sie sind gebildet. In manchen Dingen gescheiter als wir, sind besser organisiert als wir. Ach, ihr lügt doch. Woher wollt ihr das wissen? Ich habe doch all diese Geschichten über diese Menschen gehört. Und die erzählen anderes. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Ich habe mannigfaltige Dinge gesehen, die hier in Europa niemand kennt. Steine, die heizen. Papier, mit dem bezahlt wird. Oder einen Herrscher, der sich um die Hungernden in seinem Volk kümmert. Wo habt ihr all das gesehen? Wie das? Mein Vater und mein Onkel waren, als ich 15 war, nur nach Venedig zurückgekehrt, um bald wieder nach China, ins Reich der Mitte, aufzubrechen. Denn der Großkhan hatte sie mit einem Auftrag nach Italien heimgeschickt. Sie sollten den Papst um 100 Gelehrte bitten, die die 7 freien Künste beherrschten. Und diese 100 Gelehrten sollten sie dann zu ihm bringen. Die 7 freien Künste? Ja, zum Beispiel die Grammatik, Geometrie und Astronomie. Auch sollten mein Vater und mein Onkel den Kublai Khan Öl vom heiligen Grab Jesu mitbringen. Das Problem war nur, dass es zu dem Zeitpunkt ihrer Heimkehr keinen Papst gab, den sie um die Gelehrten bitten konnten. Denn der Alte war gestorben, der Neue noch nicht ausgerufen. Also warteten sie und warteten und bereiteten zwischenzeitlich ihre Reise nach China vor. Nach 2 Jahren wurde ihnen die Warterei schließlich doch zu lang. Also beschlossen sie aufzubrechen und dem Großkhan zumindest das Öl vom Grab Jesu zu bringen. Da war ich 17 Jahre alt und sie nahm mich mit. Doch die Reise dauerte viel länger als gedacht. Als wir 1295 nach langen 24 Jahren zurückkamen, war ich schon über 40 Jahre alt und hatte all diese wunderbaren Dinge von der Welt gesehen. Warte, Marco Polo, warte. Ich will sie aufschreiben. Deine Erzählungen von den Wundern der Welt. Von deiner Reise nach China an den Hof des Kublai Khan. Ja, schreib auf. Die Menschen sollen es wissen. Kaiser, Könige und Fürsten, Könige, Ritter und Bürger und ihr alle, ihr Wissbegierigen, die ihr die verschiedenen Rassen und die Mannigfaltigkeit der Länder dieser Welt kennenlernen wollt. Nehmt dieses Buch und lasst es euch vorlesen. Merkwürdiges und Wunderbares findet ihr darin. Und ihr werdet erfahren, wie sich Großarmenien, Persien, die Tatarei, Indien und viele andere Reiche voneinander unterscheiden. Dieses Buch wird euch genau darüber unterrichten. Denn Messer Marco Polo, ein gebildeter und edler Bürger aus Venedig, erzählt hier, was er mit eigenen Augen gesehen hat. Eigenen Augen gesehen. Es gibt allerdings auch Einzelnes, das er nicht gesehen, jedoch von vertrauenswürdigen Leuten vernommen hat. Es wird daher selbst Erlebtes vom bloß Gehörtem getrennt, auf das unser Buch ein richtiges, ein wahrheitsgetreues und kein Fabelbuch sei. Denn ihr müsst wissen, seit der Erschaffung unseres Urvaters Adam gab es keinen Christen, keinen Heiden, weder einen Tataren noch einen Inder, keinen Menschen irgendwelcher Herkunft, der so viel wusste und erforschte und der über solch eine Fülle von Merkwürdigkeiten Bescheid weiß, wie Messer Marco Polo allein. Schreib auf. Ja, ich werde alles aufschreiben. Ein Blick zurück auf das Jahr 1271 und den Beginn der fantastischen Reise der Familie Polo. Habt ihr schon gehört? Die Polos gehen wieder auf Reise. Zu den wilden Mongolen? Ja, genau zu denen, die man nicht ohne Grund Tataren nennt. Die vor 30 Jahren bis nach Wien vordrangen und die drohten ganz Europa einzunehmen? Und die ganz plötzlich und ohne dass man weiß warum, umkehrten. Die Mongolen bringen den Weltuntergang über uns. Gott steh uns bei. Das 13. Jahrhundert ist eine besondere Zeit für die Venezianer. Der Handel floriert, die Stadt ist reich, prunkvolle Paläste entstehen. Doch noch wenige Jahrzehnte zuvor war das gute Leben in Venedig bedroht. Denn der legendäre Genghis Khan wollte ganz Europa unterwerfen, auch die italienische Küstenstadt. Marco Polo diktiert die Geschichte Rustichello so. Es geschah im Jahre des Herrn 1187, dass die Tataren einen König wählten, den sie in ihrer Sprache Genghis Khan nannten. Es war ein tapferer, kluger und kühner Mann. Nach seiner Wahl kamen zu ihm alle Tataren der Welt. Sie kamen aus den verschiedensten fremden Ländern, wo sie zerstreut waren, und huldigten ihm. Einen Moment, Marco, nicht so schnell. Ich komme nicht hinterher. Und huldigten ihn. Ja, weiter. Genghis Khan war ein guter, geschickter Herrscher. Was soll ich darüber sagen? Ja, es war wirklich erstaunlich, welche riesige Menschenmenge sich bei ihm versammelte. Als der Khan das viele Volk erblickte, ergriff er Pfeil und Bogen und die anderen üblichen Tatarenwaffen und brach auf mit all seinen Leuten zur Eroberung neuer Gebiete. Sie misshandelten aber die Menschen nie und beraubten sie auch nicht, sondern forderten sie auf, mit ihnen zu ziehen und andere Völkerstämme zu bezwingen. Auf diese Weise gelang es ihnen, so viele Völker zu beherrschen. Da die Menschen sahen, wie gut Genghis Khan seine Macht ausübte, wie großzügig er war, so folgten sie ihm willig. Eine unglaubliche Menge hatte er vereinigt. Daraufhin beschloss er, einen großen Teil des Erdballs zu erobern. Ja, nicht nur Asien, auch Wien, sogar Venedig. Genghis Khan gilt als Begründer des mongolischen Weltreiches, einem Reich, das sich von China bis nach Europa erstreckte. Er lebte von 1162 bis 1227, bis er umgebracht wurde. Aber das ist eine andere Geschichte. Bis nach Wien war Genghis Khan gekommen, mit einem großen Heer aus mutigen Kämpfern auf kleinen, schnellen Pferden. Doch ganz plötzlich, niemand kennt den Grund, bricht er den Feldzug ab und zieht sich zurück. Aber die Angst der Venezianer, die ist geblieben. Oh, diese Barbaren! Sie sind gefährlich. Sie werden uns alle umbringen. Als die Mongolen ab 1206 Asien erobern und bis nach Europa vordringen, da beschäftigt die Europäer die Frage, wer sind diese Völker? Was ist das? Kommt das Weltende? Die rechnen damit, dass es die Apokalypse geben wird, also den Weltuntergang, das Ende der Welt, dass apokalyptische Völker aus dem Norden und dem Osten kommen werden. Und immer wenn so etwas auftaucht, davor schon die Hunnen, dann fragen die sich, ist das jetzt das Weltende? Und diese Frage, ist das das Weltende, die beantworten sie wiederum mit einer ganz interessanten Weise. Sie schicken Gesandte hin. Sie schicken Gesandte hin, um herauszufinden, was ist das? Marina Münkler ist Literaturwissenschaftlerin. Sie beschäftigt sich mit mittelalterlicher Literatur und damit, wie Menschen auf Fremde reagieren, und hat mehrere Bücher darüber geschrieben. Sie befasste sich gründlich mit Marco Polos Aufzeichnungen, hat in Archiven recherchiert und ein Buch über den Venezianer und seine Reise in das Reich der Mitte veröffentlicht. Es fasziniert mich daran, wie sind die Europäer in einem bestimmten Teil ihrer Geschichte mit einem Volk umgegangen, das sie zuerst als extrem bedrohlich erfahren haben, das ihnen als kriegerisch, aber auch als den Handel ermöglichend entgegengetreten ist. Das interessiert mich. Die Mongolen machen den Europäern zwar Angst, aber die Kaufleute sind geschäftstüchtig. Sie fragen sich, ob man mit den Mongolen nicht trotzdem Geschäfte machen und ihnen Waren verkaufen kann. Und ob man von ihnen sehr wertvolle Güter wie seltene und teure Gewürze, Edelsteine und Stoffe kaufen kann, um sie in Europa mit Gewinn wieder zu verkaufen. Marco Polo, sein Vater und sein Onkel sind nicht die Ersten, die in das große Reich der Mongolen reisen. Es haben sich offensichtlich mehr Europäer im Reich des Großkhans niedergelassen als Marco Polo nur und sein Vater und sein Onkel. Denn wir wissen nicht aus schriftlichen Quellen, aber zum Beispiel aus überlieferten Grabsteinen und ähnlichem mehr, dass mehr Europäer dort gewesen sein müssen. Marco Polo ist aber der, der seine Reiseschilderungen niederschreiben lässt, dessen Schriften weit verbreitet und in viele Sprachen übersetzt werden. Das unterscheidet ihn von den anderen. Interessant ist aber, wie flexibel eigentlich die Europäer in der Auseinandersetzung mit dem Fremden waren. Und wie schnell innerhalb von weniger Jahren sie sich eingestellt haben und gesagt haben, okay, das sind Völker mit merkwürdigen Gewohnheiten, mit denen muss man sich auseinandersetzen. Und gleichzeitig hat man angefangen, mit ihnen geschäftliche Beziehungen zu haben, Handel zu treiben. Und das fand ich faszinierend. Viele venezianische Kaufleute haben Niederlassungen in Konstantinopel und am Schwarzen Meer, reisen nach Syrien, Zypern und Nordafrika. Aber Marco, Maffeo und Nicolao Polo wollen noch weiter reisen und machen sich auf den Weg. Es ist ein Weg voller Strapazen, der durch völlig unterschiedliche Landschaften führt und vorbei an Menschen mit anderem Glauben und anderen Lebensgewohnheiten. Heute, wo man mit dem Flugzeug in wenigen Stunden von einem Ort zum anderen gelangt, sich mit Leuten über das Internet zum Gespräch verabredet, ist solch eine jahrelange Reise ohne Navi, Smartphone und Auto, sondern zu Pferd, mit Esel oder Kamel, kaum vorstellbar. Los, Marco, aufs Schiff, auf zur weiten Reise, zum Kublai Khan, nach China. Ja, ich beeil mich schon. Ich sage vorher noch den Tauben auf dem Markusplatz lebewohl, damit sie mich wiedererkennen, wenn wir zurückkehren. Das kann aber dauern. Nikolaus, hast du die Goldtafel des großen Khan eingesteckt? Natürlich, Maffeo. Vater, zeig sie mir noch einmal bitte. Hier, mein Sohn. Sei vorsichtig. Diese Goldtafel beschützt uns. Denn darauf steht, dass ein jeder aus dem Reich des großen Khan verpflichtet ist, uns zu helfen. Und uns Pferde und Proviant geben muss. Die Tafel beschützt uns sogar vor Räubern, denn denen drohen höchste Strafen, sollten sie uns überfallen. Aber jetzt schnell zum Schiff. Bevor es ohne uns ablegt. Ja, genau. Los! Maffeo, sein Bruder Nicolao und sein Sohn Marco ahnen nicht, dass sie die Stadt Venedig erst 24 Jahre später wiedersehen werden. Die Polos besteigen das Schiff. Um gegen Piratenangriffe besser geschützt zu sein, segeln sie in einem Konvoi aus 30 bis 40 anderen Schiffen. Matrosen, Kaufleute und Pilger, reiche Bischöfe und arme Mönche fahren so das Adriatische Meer hinunter, zum Stiefelabsatz von Italien, an Kreta vorbei bis zur großen Hafenstadt Akko, nördlich von Jerusalem. Die erste Etappe ist geschafft! Marco Polo hört hier unterschiedliche Sprachen, sieht Händler aus vielen Teilen der Welt, die rund um den Hafen ihre Waren anbieten. Glänzende Seide, wohlriechende Gewürze, teure Edelsteine. Trotz all der neuen Eindrücke gibt es ein großes Problem. Onkel, es gibt immer noch keinen Papst, den wir um die 100 Gelehrten bitten können. Nein, Marco, das nicht, aber wir könnten einen Bevollmächtigten der Kirche zumindest um das Öl vom Heiligen Grab für Kublai Khan bitten. Der Legat, wie so ein Bevollmächtigter genannt wird, gibt die Erlaubnis und das Trio macht sich auf den Weg nach Jerusalem. Wie sah die Stadt vor 700 Jahren aus? Wie das Grab Jesu? Wo befand sich das heilige Öl? Solche Fragen beantwortet Marco Polo in seinem Bericht nicht. Er diktiert kurz und knapp: Sie brechen auf, begeben sich nach Jerusalem und beschaffen sich dort das Öl von der Lampe auf Christi Grab. Daraufhin kehren sie wieder nach Akko zum Legaten zurück. Herr, wir sehen, noch immer ist kein Papst ernannt. Wir wollen aber zurück zum obersten Herrscher Kublai Khan. Ja, wir sind schon viel zu lange hier geblieben. Und der Legat, der mit den höchsten Befugnissen der römischen Kirche ausgestattet war, antwortete: Ich verstehe und billige eure Absicht, zum obersten Herrscher zurückzureisen. Dann verfasst er eine Botschaft an den Großkhan. Er bezeugt schriftlich, wie Messer Nicolao und Messer Maffeo ihn über den Auftrag aufgeklärt haben, dass aber der Tod des Papstes die Erfüllung der Mission verhindert habe. Die drei Polos machen sich mit dem Öl nun weiter auf den Weg, besteigen erneut ein Schiff Richtung Norden zur Hafenstadt Laias. Dort hören sie plötzlich eine überraschende Nachricht. Es gibt einen neuen Papst. Der Legat ist zum Papst gewählt worden, der Bevollmächtigte, mit dem sie kurz vorher noch gesprochen hatten. Bald darauf erschien ein Bote, den der Papst, der ehemalige Legat, geschickt hatte. Er meldete Messer Nicolao, Messer Maffeo und Marco möchten, falls sie noch hier seien, wieder umkehren. Die Einladung kommt den Brüdern gar gelegen. Sie folgen ihr gerne. Wie soll ich weitererzählen? Die beiden Brüder fuhren zum gewesenen Legaten in einer Galeere, die der armenische König zu ihren Ehren hatte ausrüsten lassen. Nach ihrer Ankunft in Akko begeben sich die Venezianer zum Papst und knien vor ihm nieder. Der Papst empfängt sie ehrenvoll und segnet sie. Es war ein frohes Wiedersehen. Nun bestimmte der Papst zwei Predigermönche, und zwar die klügsten jener Provinz. Sie sollten Messer Nicolao und Messer Maffeo begleiten. Doch es sollte ganz anders kommen. Der Großkhan wird weder die gewünschten 100 Weisen noch nicht einmal die 2 Weisen zu Gesicht bekommen. Die kleine Gruppe aus Kaufleuten und Mönchen erreicht nach einigen Tagen erneut Laias. Während ihres Aufenthalts dort dringt Bondoktor Ir, der Sultan von Kairo, mit einer großen Kriegsschar in Armenien ein und verwüstet weite Landstriche. Die Gesandtschaft gerät in tödliche Gefahr. Die zwei Ordensbrüder fürchten um ihr Leben und erklären, sie gingen nicht mehr weiter. Empfehlungsbriefe und andere Schriftstücke übergaben sie Messer Nicolao und Messer Maffeo und verabschiedeten sich von ihnen. Und weg sind die Mönche. Die Polos bleiben alleine mit dem Öl vom Heiligen Grab zurück. Marco Polo beschreibt mit keinem Wort, welche Gefahr der kleinen Gruppe drohte. Ob die Männer kämpfen mussten, ob sie entführt werden sollten, nichts. Denn die eigenen Sorgen, Befürchtungen und Erwartungen sind Marco Polo nicht wichtig. Mit seinem Buch will er Informationen vermitteln, keinen Roman verfassen. Nüchtern schildert er die einzelnen Stationen seiner Reise, beschreibt Orte und Menschen. Er notiert keine genaue Route, deshalb gibt es unterschiedliche Vermutungen, welchen Weg er genommen hat. Marco Polo beschreibt auch nicht, auf welche Art und Weise er reist, ob mit seinen Verwandten, allein oder in einer Karawane. Manche Abenteurer haben versucht, Marco Polos Weg genau zu folgen, aber da es keine exakte Beschreibung gibt, ist das nahezu unmöglich. Sein Bericht ist ja kein Reisebericht. Also alle, die versucht haben, aus der Abfolge dessen, was da berichtet ist, eine Reiseroute zu rekonstruieren, die sind dann meistens an irgendeinem Berg oder an irgendwas angekommen, wo es so jedenfalls nicht weiterging, wie es bei Marco Polo beschrieben ist. Man kann eher sagen, die Länder, die Orte, die Städte sind wie an einer Perlenschnur aufgereiht und das hat etwas mit der Abfolge des Berichts zu tun. Teilweise sagt er das dann, ach, das habe ich noch vergessen zu erwähnen und davon will ich euch noch sagen. Und dann merkt man eigentlich schon an der Art und Weise, wie es aufgeschrieben ist, dass es nicht eine Route ist, der erfolgt und deswegen kann man sie auch nicht nachreisen. Weiter geht die Reise nach Hormus. Die ganzen Tage sind sie unterwegs, rasten nur kurz. Der Weg ist nicht nur sehr anstrengend, sondern auch sehr gefährlich. Im Flachland gibt es viele Städte und Dörfer, die mit hohen, breiten Erdwällen geschützt sind gegen die Karaunen. Das sind Banditen, die überall auftauchen. So oft diese Gauner einen Raubzug planen, setzen sie ihre Zauberkünste ein. Mit Teufelskräften gelingt es ihnen, den Tag zu verfinstern. So dunkel wird es, dass man seinen Nebenmann nicht mehr sieht. 7 Tage lang lassen sie die Finsternis dauern. Sie kennen das Land durch und durch. In der nächtlichen Schwärze reiten sie einer hinter dem anderen. Oft sind es 10.000, manchmal mehr, manchmal weniger. In der Weise beherrschen sie das ganze Gebiet, wo sie plündern wollen. Sie rauben Menschen, sie stehlen Tiere und alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Die alten Menschen töten sie. Die Jungen führen sie weg und verkaufen sie als Knechte und Sklaven. Und tatsächlich begegnet auch Marco Polo diesen Karaunen. Doch im Rückblick diktiert er ganz sachlich, was ihm da Schreckliches widerfahren ist. Sogar Messer Marco Polo selbst wurde in der Dunkelheit beinahe von dem Gesindel gepackt. Aber er konnte entweichen und rettete sich in das Dorf Kanosalmi. Etliche seiner Begleiter wurden aber erwischt. Einige wurden verkauft, andere getötet. Lass uns jetzt das Thema wechseln, Rustichello. Natürlich. Was genau ist während der Etappe passiert? Geriet Marco Polo in einen Sandsturm, der alles verdunkelte? Wie geschah der Überfall? Wir wissen es nicht, weil Marco Polo das als nicht so wichtig empfindet. Ihm geht es tatsächlich um die Beschreibung der Länder, der Völker, der Sitten. Tatsache ist, dass die Familie Polo, auf welchem Weg auch immer, die Hafenstadt Hormus am Persischen Golf erreicht. Vater, schau! Da vorne! Ist das Hormus? Ah, ja. Von dort aus nehmen wir ein Schiff, um weiterzufahren, zum anderen Ende des Kontinents. Das spart uns Zeit. Sie reiten durch den Ort, vorbei an Menschen, die weder Fleisch noch Weizenbrot essen, sondern Datteln, gesalzenen Thunfisch und Zwiebeln. Und dazu Dattelwein trinken. Hier an der Meerenge des Persischen Golfs verkaufen die Inder ihre Waren an Händler aus der ganzen Welt. Gewürze aus fernen Ländern werden hier verkauft. Pfeffer, Nelke, Muskat, aber auch Edelsteine, Perlen, Seide und Goldtücher. Mit einem der Handelsschiffe der Inder reisen wir weiter. Kommt! Aber Nikolao, schau! Wie sehen diese Schiffe denn aus? Die sind ja nur mit Schnüren zusammengebunden. Die Handwerker verfertigen die Schnüre aus den Schalen der indischen Kokosnuss und heften damit die Schiffsplanken fest. Gegen Salzwasser sind diese Schnüre und Seile sehr widerstandsfähig. Die Schiffe sind offene Einmaster. Die haben ein Segel und ein Ruder. Wenn die Seeleute die Schiffe mit Waren beladen haben, spannen sie darüber eine Lederdecke. Und darauf binden sie dann noch die Pferde an, die in Indien verkauft werden sollen. Das ist unglaublich. Aber ich sage euch, es ist gefährlich, mit solchen Schiffen zu segeln. Von manchem Schiffbruch wäre zu berichten, denn im Indischen Ozean gibt es oft heftige Stürme. Nein, damit fahren wir nicht. Da ziehen wir lieber über Land weiter. Eine Entscheidung, die die Reisenden viel Zeit kosten wird. Nun müssen sie mehrere tausend Kilometer weit durch endlose Wüsten und über unüberwindbar scheinende Berge reisen. Zu Pferd oder auf dem Rücken eines Kamels führt es die drei Polos über Persien ins heutige Afghanistan. Sie übernachten in Karawansereien, Herbergen oder unter dem Sternenzelt. Marco Polo lauscht bisher nie gekannten Sprachen, hört schier unglaubliche Geschichten. Zum Beispiel die über den Alten vom Berg. Über den brutalen Führer einer geheimnisvollen Sekte, der junge Männer, sogenannte Assassinen, in seinen paradiesischen Garten lockt. In ihrer Sprache hieß der Alte Alaoddin. In einem Tal zwischen zwei Bergen hatte er den herrlichsten Garten anlegen lassen. Und dann hat er verschiedene Röhren einsetzen lassen. In einer floss Wein, in einer Milch, in einer floss Honig und in einer anderen Wasser. Schöne Frauen, liebliche Jungfrauen spielten auf allen erdenklichen Instrumenten. Sie sangen mit wohlklingender Stimme und tanzten aufs Anmutigste. Der Alte wollte die Männer davon überzeugen, dass sein Garten das Paradies sei. Kein Mensch hat je diesen Garten betreten, außer jenen, die der Alte zu seinen Assassinen machen wollte. Einige junge Männer ließen sich von dem Alten anlocken. Der Alte verabreichte ihnen Drogen, machte sie dadurch gefügig, damit sie ihm zu Diensten seien. Zu bösen, grausamen Diensten. Falls der Alte einen Fürsten oder sonst jemanden umbringen wollte, beauftragte er diese Assassinen und sagte ihnen, nach dem Mord sei ihnen das Paradies gewiss. Wenn sie hingegen selbst umkommen sollten, dann seien sie umso eher im Paradies. Alle führten die Befehle des Alten mit größter Begeisterung aus. Er konnte von ihnen fordern, was immer ihm einfiel. Unter solchen Bedingungen blieb keiner vom gewaltsamen Tode verschont, dem der Alte nach dem Leben trachtete. Zur Zeit Marco Polos existiert die Sekte der Assassinen zum Glück nicht mehr. Die Mongolen hatten der Schreckensherrschaft ein Ende bereitet, indem sie den Berg des Alten 3 Jahre lang belagert und deren Bewohner überwältigt hatten. Seit Alaoddin gibt es bis heute keinen solchen Alten und keine solchen Mörder mehr. Mit seinem Tod ging die hinterhältige, geheime Herrschaft zu Ende. Aber genug davon. Marco Polos langer Weg geht weiter, monatelang, durch Länder, in denen wilde Tiere brüllen, durch Wüsten, in denen furchteinflößende Stimmen so manchen Reisenden in Angst und Schrecken versetzen. Rustichello diktiert er in die Feder: Folgendes ist bezeugt. Während des nächtlichen Rittes durch die Wüste kann es geschehen, dass einer ein wenig zurückbleibt, sich von seinen Gefährten entfernt, um zu schlafen, oder aus irgendeinem anderen Grund. Wenn er sich dann seinen Mitreisenden wieder anschließen möchte, vernimmt er Geisterstimmen, die sprechen, als wären sie seine Gefährten, denn sie rufen ihn oft bei seinem Namen. Manchmal führen sie ihn derart in die Irre, dass er die Karawane nie mehr findet. Auf diese Weise sind schon viele gestorben oder spurlos verschwunden. Dazu ist noch zu sagen, sogar am Tage hören die Menschen geisterhafte Stimmen. Und nicht selten meinen sie, verschiedene Musikinstrumente, besonders Trommeln, zu vernehmen. Nun wisst ihr, was es heißt, diese Wüste zu durchqueren. Wie beschwerlich es ist. Doch nicht nur die Wüste ist beschwerlich. Die Polos überqueren auf ihrer langjährigen Reise zum Kublai Khan die Gebirgszüge des Hindukusch, auf deren Gipfeln der Schnee glitzert. Marco sieht Menschen, die in Wohnhöhlen leben, beobachtet Edelsteinschürfer, isst Reis, der mit Orangenschalen gewürzt ist. Die beschwerliche Reise fordert ihren Tribut. Marco Polo erkrankt. Es ist typisch für ihn, dass er seine Krankheit nicht näher beschreibt. Die Gruppe muss jedoch eine Pause einlegen und Marco Polo nutzt die Zeit, um Sprachen zu lernen. Als er wieder gesund ist, geht die Reise weiter und die drei Kaufleute durchqueren das fruchtbare Hochland des Pamir, ein hohes Gebirge in Zentralasien. Man steigt und steigt, bis man die höchstgelegene Ebene erreicht. Zwischen zwei Bergzügen erstreckt sich ein Hochland, von einem breiten Fluss durchflossen. So saftige, kräftige Weiden wie hier findet man nirgends. Zahllose Wildtiere leben dort, darunter auch viele mächtige Wildschafe, deren Hörner gute 6 oder mindestens 4 oder 3 Spannen lang sind. Mit Spanne ist hier die Länge zwischen Armbeuge und Handwurzel gemeint. Eine Spanne ist ungefähr 20 cm lang. Die langen, spiralförmigen Hörner der Schafe können mehr als 1 Meter lang werden. Die Schafe erhalten später ihren Namen von dem ersten Europäer, der sie beschrieb. Sie heißen bis heute Marco Polo-Schafe. Marco Polo macht in dem Hochland noch andere interessante Beobachtungen. 12 Tage reitet man durch die Pamir-Ebene. Während dieser Zeit findet man weder Wohnstätten noch Unterkunft. Daher muss man für den Mundvorrat selber sorgen. In solcher Höhe und Kälte horsten keine Vögel. Auf etwas Besonderes möchte ich euch hinweisen. In der eisigen Höhenluft brennt das Feuer nicht so hell und rot wie andernorts. Die Polos durchqueren oder sie umqueren. Wieder einmal gibt es unterschiedliche Meinungen zu den Erlebnissen von Marco Polo. Die Polos durchqueren oder umqueren die gefürchtete Taklamakan-Wüste. Angeblich 1000 Kilometer lang und 400 Kilometer breit und die Wüste Gobi. Sie bewegen sich entlang einer jahrhundertealten Karawanenroute, genannt Seidenstraße. Die Seidenstraße ist ein Netz aus Wegen, das sich vom Mittelmeer bis nach Asien zieht. Kaufleute, Gelehrte, Krieger bewegen sich auf ihr fort. Zu Fuß, zu Pferd oder auf dem Esel. Bis zum 15. Jahrhundert ist es die wichtigste Verbindungsstrecke von Osten nach Westen und umgekehrt. Zahlreiche Händler begegnen Marco Polo, beladen mit Gläsern, Bernstein, Gold, Seide und Pelzen. Auf seiner langen Reise trifft der Kaufmannssohn auf Muslime, Buddhisten und Feueranbeter. Er sieht Yaks, Berge aus Salz, Menschen, die in Jurten leben und Stutenmilch trinken, bewundert buddhistische Klöster und Tempel mit goldenen Statuen. Nach einer mehr als 3 Jahre langen Anreise nähern sich Maffeo, Nicolao und Marco endlich ihrem Ziel. Als der Großkhan vernahm, Messer Nicolao und Messer Maffeo seien unterwegs, schickte er ihnen 40 Tage vorher seine Boten entgegen. Die standen ihnen von nun an zu Diensten. Derart wurden die Ankömmlinge geehrt. Die Boten geleiten die Reisenden nach Chengdu, in die obere Hauptstadt, wo der große Khan seine Sommerresidenz hat. Großer Khan, Kaiser. Mächtigster Herrscher der Welt, oberster Herrscher. Der Mongolenherrscher Kublai Khan hat viele Titel. Der Enkel des Genghis Khan eroberte den Süden Chinas, rief 1271 die Yuan-Dynastie aus und wurde so zum Kaiser von China. Das heutige Peking ernannte er zur Hauptstadt seines riesigen Reiches und gab ihr den Namen die Stadt des großen Khan, Khanbaluk. Marco ist 20 Jahre alt, als er endlich im Juni 1275 diesem mächtigen Herrscher in dessen Sommerresidenz begegnet und hat bereits jetzt als Einzelner mehr erlebt als alle anderen Menschen seines Alters zusammen. Nun hat er sein Ziel erreicht. Beeindruckt steht er in einem Palast, einem Prachtbau mit vergoldeten Zimmern und reich verzierten Sälen. Die drei Polos fallen vor dem großen Herrscher auf die Knie und begrüßen ihn untertänigst. Wir sind erfreut, euch, edler Herrscher, gesund und wohlgelaunt anzutreffen. Erhebt euch! Wie geht es euch? Wie war eure Reise? Danke, ehrwürdiger großer Khan. Die Reise verlief verhältnismäßig ruhig, von einigen Abenteuern abgesehen. Hier überbringen wir euch Briefe unseres Papstes und das Öl vom Heiligen Grab. Seid bedankt. Doch wer ist der Jüngling neben euch? Mein Herr, es ist Marco. Mein Sohn und euer Diener, Herr. Er sei willkommen. Ich bezeuge wahrheitsgetreu, die Ankunft der Venezianer war ein Freudenfest für den Großkhan und seine Hofgesellschaft. Alle erwiesen ihnen Ehre und boten ihre Dienste an. Die drei Polos blieben am Hofe und wurden höher geachtet als Barone. Einige Wochen verbringen die Polos noch zusammen mit dem großen Khan in dessen Sommerresidenz. Marco Polo verehrt den Herrscher. Er ist nicht zu groß, nicht zu klein, sondern von mittlerer Statur. Er ist ein kräftiger Mann mit wohlgeformten Gliedmaßen. Seine Gesichtshaut ist rosig-weiß, die Augen leuchten dunkel, fein ist die Nase profiliert. Eine edle Gestalt. Es ist eine neuartige und faszinierende Welt, die sich dem jungen Marco Polo da auftut. Der prachtvolle Palast liegt in einer von Mauern umgebenen Landschaft, inmitten von Wiesen und Bächen sowie Tieren aller Art, wie Hirsche und Rehe. Allein mehr als 200 Falken leben hier. Vater, schau, da kommt der Khan angeritten. Ah ja. Was hat er da auf dem Rücken? Ich glaube, das ist... Nein, das kann doch nicht sein. Ein Leopard? Jetzt lässt er ihn frei. Der Leopard jagt die Rehe und Hirsche. Ich habe gehört, dass der große Khan das erlegte Wild an seine Falken verfüttert. Mehr als 10.000 reinweiße Schimmel soll der Khan besitzen, so erinnert sich Marco Polo später. Zauberer sollen Unwetter vertreiben können und Trinkbecher, gefüllt mit Wein oder Milch, zum Herrscher hinüberschweben lassen können. Der Großkhan sitzt im Hauptsaal an seinem Tisch, welcher auf einem 8 Ellen hohen Podest steht. Die Trinkgefäße befinden sich auf dem Boden des Saales, etwa 10 Schritte vom Tisch entfernt. Sie sind gefüllt mit Wein, Milch oder sonstigen Getränken. Die Zauberer, Baski geheißen, bewirken mit ihrem Hexen-Einmaleins, dass sich die vollen Gefäße vom Fußboden abheben und, ohne jemanden zu berühren, zum Khan hinschweben. Solches geschieht vor den Augen von 10.000 Menschen. Nein. Jetzt schwindelst du. Es ist die reine Wahrheit, nicht eine Spur von Erfindung. Jeder, der etwas von der schwarzen Kunst versteht, muss zugeben, dass derartiges möglich ist. Zum Herbst beginnt geschäftiges Treiben in der Palastanlage. Gebäude aus Bambusstämmen werden wie Zelte zusammengefaltet, Kisten gepackt. Denn der große Khan verlässt seine Sommerresidenz Chengdu und zieht mit seinem Hofstaat in die Hauptstadt seines unermesslich großen Reiches, nach Khanbaluk. Die Polos ziehen mit und begegnen einer noch unvorstellbareren Pracht und noch größerem Reichtum. Marco Polo durchschreitet einen Palast, wie es ihn in seiner Heimat im fernen Europa nicht gibt. Die Palastanlage ist von einer quadratischen Mauer umgeben, mit Seitenlängen von je 1 Meile. Die Die Mauer ist außergewöhnlich dick und gut 10 Schritte hoch. In der Mitte dieser Mauern erhebt sich der Kaiserpalast. Davon sollt ihr jetzt hören. Etwas Prächtigeres kann man sich nicht ausdenken. Die Wände der Säle sind mit Gold und Silber ausgekleidet. Drachen sind dargestellt, Tiere, Vögel, Reiter und noch vieles andere. Und oben an den Decken erblickt man lauter Gold und herrliche Malereien. Der Hauptsaal ist so groß, dass ohne weiteres mehr als 6000 Menschen darin speisen können. Zum Zeichen seiner Majestät hält sich der Khan eine Garde von 12.000 Reitern. Nicht etwa, weil der Khan Angst hätte vor jemanden, lässt er die Wache aufziehen, sondern einzig und allein, um seine Macht zu zeigen. Marco Polo, der Kaufmannssohn aus Venedig, ist nicht nur von der Macht des Khan beeindruckt, sondern auch von dessen Weisheit und davon, wie ein Herrscher sich um sein Volk kümmert. Aus seiner Heimat Europa kennt er so ein fürsorgliches Verhalten nicht. Für Marco Polo kann man sagen, der hat dieses Reich wirklich als ein Lernumfeld begriffen. Also da steckt sehr viel drin an Bereitschaft, vom Fremden zu lernen. Und es gibt viele Punkte, wo er seine Bewunderung für den Großkhan der Mongolen, für dessen Herrschaft, für die Wohlorganisiertheit des Reiches, für die Vorsorge, auch für die Bevölkerung, von der er sagt, dass es sie gegeben habe, gibt. Also dass er in der Lage war, Vorsorge zu treffen für die Versorgung der vielen Menschen in diesem Riesenreich. Das ist für Europäer etwas Besonderes. So etwas gibt es ja eigentlich in Europa zu diesem Zeitpunkt nicht. Es gibt eine gewisse Form der Armenfürsorge, die sehr stark über die Kirche gesteuert wird. Es gibt natürlich den Grundgedanken der Barmherzigkeit gegenüber den Armen. Aber es gibt eigentlich nicht so etwas wie ein staatlich kann man eigentlich noch gar nicht sagen. Es gibt kein wirklich herrschaftlich organisiertes Vorsorgesystem. Das heißt, Armut in Gestalt von Folgen von Missernten, in Gestalt von Folgen von Krankheiten, trifft die Menschen sehr unmittelbar. Und Marco Polo beschreibt das Reich des Großkhans so, dass man sagen kann, er findet, das läuft da viel besser. Das ist besser organisiert, es gibt Vorratsbewirtschaftung, die ist viel weiter gediehen, als das aus Europa, und Venedig ist eine der reichen Städte in Europa, als er das aus Venedig im Speziellen kennt, und er ist voller Bewunderung dafür. Wenn dem Kaiser gemeldet wird, die Menschen hätten eine schlechte Ernte gehabt und es fehle ihnen an Korn, dann erlässt er ihnen nicht nur die Steuer für das laufende Jahr, sondern er liefert ihnen von seinem Getreide, damit sie zu säen und zu essen haben. In solcher Weise zeigt der beste Herrscher seine große Güte. Das ist unglaublich. Erzähl weiter. Am Geburtstag legt sich der Khan mit Goldplättchen bestickte Gewänder an. Die 12.000 Fürsten und Ritter tragen in Farbe und Schnitt ähnliche Kleider wie der oberste Herrscher. Ich kann euch sagen, manche Kostüme sind bestickt mit Edelsteinen und Perlen und sind mehr wert als 10.000 byzantinische Golddukaten. Wenn der Khan sich zu trinken anschickt, erklingt Musik von unzähligen Instrumenten. Sobald der Kaiser seinen Becher hebt, fallen Fürsten und alle Geladenen ehrfurchtsvoll auf die Knie. Dann erst trinkt der Khan. Diese Zeremonie wiederholt sich, so oft er zu trinken anhebt. Marco Polo beobachtet seine ungewohnte Umgebung genau. Er erkennt schnell, dass Menschen durchaus anders leben können, als er es von zu Hause kennt. 4 Gattinnen hat der große Khan. Er nennt alle 4 seine Hauptfrauen. Der älteste Sohn dieser 4 wird nach seinem Tode der rechtmäßige Nachfolger. Jede Kaiserin ist umgeben von 300 reizenden, hübschen Jungfrauen. Der Hof einer Khansgattin zählt 10.000 Personen. Und dann bewundert er noch etwas, das ganz ungewöhnlich ist. Das machen normalerweise Europäer nicht. Also die Vorstellung von Reichtum ist in Europa sehr stark an Gold gebunden. Münzen, die international benutzten Münzen, werden als Goldmünzen geprägt. Im Reich des mongolischen Großkhans ist schon 1285 etwa das Papiergeld eingeführt worden. Marco Polo ist der Erste, der ziemlich genau beschreibt, wie die Herstellung funktioniert, wie der Einsatz dieses Geldes funktioniert und findet das großartig. Also er ist begeistert davon, denn die Kaufleute haben natürlich immer das Problem, wenn sie viel Gold mit sich führen, ist die Wahrscheinlichkeit, ausgeraubt zu werden, relativ groß. Und dieses Papiergeld, das man aber in den staatlichen Münzen eintauschen kann, das findet er sensationell gut. Und das ist etwas Merkwürdiges, denn normalerweise ist ja das, wofür die Menschen sich begeistern, ist Gold, Edelsteine, Perlen, ähnliches mehr. Also da, wo auch das Funkeln des Wertes mit drin ist. Marco Polo interessiert sich für etwas, das funktioniert. Marco Polo beobachtet, wie das neuartige Geld hergestellt wird. Aus der Rinde des Maulbeerbaums lässt Kublai Khan das Papier für die Scheine herstellen. Alle Geldscheine werden mit dem Siegel des Großkhan versehen. Er lässt davon eine solche Menge herstellen, dass man alle Schätze der Welt kaufen könnte. Nun versteht ihr, warum in keinem Schatzhaus der Welt solch ein Reichtum anwachsen kann wie im Tatarenreich. Ich übertreibe nicht, wenn ich behaupte, alle Mächtigen unseres Jahrhunderts besitzen nicht so viel wie der Khan allein. Marco Polo hat eine schnelle Auffassungsgabe, spricht mehrere Sprachen, kann sich Dinge unglaublich gut merken. Er ist einfach sehr klug. Wahrhaftig. Erst kurze Zeit war verflossen, seit Marco, Messer Nikolaus Sohn, sich am Hof des Großkhans aufhielt. Da war er schon vertraut mit den Sitten, mit ihrer Sprache und ihrem Schrifttum. Er konnte 4 Sprachen lesen und schreiben. Er war gescheit und verständig. Das sind Eigenschaften, die der Khan durchaus schätzt und die er nutzen möchte. Denn der Khan regiert über ein unermesslich großes Reich. Er selbst kann nicht in alle Provinzen reisen, um über sie zu wachen und sich zu informieren. Also schickt er Abgesandte dorthin. Eines Tages auch Marco Polo. Marco, mach dich für mich auf in die entferntesten Provinzen meines Reiches. Die Reisen dorthin dauern mehrere Monate. Berichte mir, was du siehst, die Lebensgewohnheiten meiner Untertanen, was sie essen, was sie trinken, woran sie glauben. Berichte mir von den Ereignissen dort. Marco kannte die Wissbegierde des Großkhans. Daher prägte er sich auf seiner Botschaftstour jede Neuigkeit und jede Besonderheit gut ein, um ihm nachher ausführlich darüber referieren zu können. Marco Polo interessiert sich eigentlich grundsätzlich für Bodenschätze und für die Fortförderung davon. Er interessiert sich für die Diamantenförderung, für das Perlenfischen und auch für die Steinkohle. Das beobachtet er mit Interesse, wie bestimmte Produkte hergestellt werden. Das gilt übrigens auch für das Salzgeld, das neben dem Papiergeld im Reich des Großkhans Verwendung fand. Und er beobachtet das immer alles sehr genau, wie es hergestellt wird, wie es verbreitet wird, wofür es eingesetzt wird, wie es funktioniert. Nach Abschluss seiner Gesandtschaft geht Marco zur Berichterstattung zum Großkhan. Er erzählt ihm derart anschaulich über alles, was er gesehen und erlebt hat auf seiner Reise, dass der Großkhan und alle Zuhörer erstaunt zueinander sagen: Wenn dieser gewandte Jüngling ein hohes Alter erreicht, wird er einst ein außergewöhnlich tüchtiger und weiser Mann sein. Messer Markus' Betragen gefiel dem Großkhan sehr. Er ehrte und begünstigte ihn dermaßen, dass die anderen Barone neidisch wurden. Diese Sonderstellung am Hofe ist der Grund, warum Messer Marco über jenes Land mehr weiß als irgendjemand. Er nutzte die Gelegenheit, die fremden Gebiete besser auszukundschaften als jeder Sterbliche vor ihm. Wie kaum jemand war er darauf bedacht, seine Kenntnisse zu vermehren. Marco Polo beobachtet buddhistische Feuerbestattungen. Er sieht, wie Steine brennen, die in Europa noch unbekannte Steinkohle. Er beobachtet, wie der Khan entlang der Hauptstraßen Bäume pflanzen lässt, als Wegweiser und um Reisenden Schatten zu spenden. Und er erkennt begeistert, wie der große Herrscher das Verkehrswesen modernisiert. Am Wegesrand der großen Straßen errichtet der Khan ein ausgeklügeltes System von Stationen, wo die Reisenden ihre Pferde wechseln können. So viel Macht und Größe hat noch nie ein Kaiser oder König oder Landbesitzer zeigen können. Denn dies ist die Wahrheit. Mehr als 200.000 Pferde werden auf den Stationen gehalten, stets einsatzbereit für die Durchreisenden. Wohl eingerichtete und reich ausgestattete Häuser gibt es mehr als 10.000. Alles ist prächtig und wertvoll, man findet kaum passende Worte. Als hoher Staatsbeamter reist auch Marco Polo zu Pferd durch das Reich, im Auftrag der Steuer- und Salzbehörde des Großen Khan. Denn wer mit Salz handelte, der brauchte vom Staat eine Lizenz und musste Steuern zahlen. Im Auftrag des Großen Khan reitet Marco Polo nach Kinsay, heute bekannt als Hangzhou. Die Stadt ist der Hauptumschlagplatz für Salz, das in der Nähe aus dem Meer gewonnen wird. 3 Jahre wird Marco Polo hier leben, in einer reichen Stadt, die ihn an Venedig erinnert. Als erstes wird angegeben, dass der Stadtumfang 100 Meilen misst und dass es 12.000 steinerne Brücken gibt. Unter fast allen Brückengewölben können die großen Schiffe passieren. Es soll sich niemand wundern über die unzähligen Brücken. Man darf nicht vergessen, die ganze Stadt ist im Wasser gebaut und von Wasser umgeben. Wie Venedig? Ja, genau. Und alle Straßen von Kinsay sind mit Steinen und Backsteinen gepflastert. Was? Das würde ich mir für Genua auch wünschen. Nach 3 Jahren in der Handelsstadt unternimmt Marco Polo weitere Reisen in das große Reich des Mongolenherrschers, sogar in den feuchten tropischen Dschungel Burmas und Vietnams. Wie es während all seiner Reisen seinem Vater und seinem Onkel ergeht, das wissen wir nicht. Marco Polo schreibt nichts darüber auf. Wir können aber vermuten, dass sie als Kaufmänner ihrem Handel nachgegangen sind. Die Jahre vergehen und die Polos denken daran, in ihre Heimat zurückzukehren. Doch der Khan mag sie nicht ziehen lassen. Also harren sie aus, gehen ihren Reisen, Geschäften und Aufträgen nach und warten auf eine günstige Gelegenheit zur Heimkehr. Die ergibt sich völlig unverhofft, als der Khan eine Reisebegleitung für eine mongolische Prinzessin sucht. Denn im entfernten Persien ist die Hauptfrau des dortigen Khan Argons gestorben. Der Witwer will wieder heiraten. Doch die Verstorbene hat verfügt, dass nur eine Mongolin ihre Nachfolgerin werden darf. Kublai Khan wählt die 17-jährige Kokakin aus. Und die braucht Begleitung für die weite Reise über das Meer und über Land. Das ist die lang ersehnte Chance für Maffeo, Nicolao und Marco Polo. Jetzt können wir endlich aufbrechen. Wir begleiten die Prinzessin auf ihrer Reise. Die Polos bieten sich an, die junge Frau über das Meer nach Persien zu bringen. Der Herrscher stimmt zu. Der Großkhan beruft alle zu sich und gibt ihnen 2 Täfelchen, worauf geschrieben steht, dass sie überall in seinem Reich frei passieren können und dass ihnen und ihrer Gefolgschaft alles für die Reise und Unterkunft zur Verfügung gehalten werden müsse. Er betraut sie mit einer Botschaft an den Papst, an die Könige von Frankreich und Spanien und an alle anderen Könige der Christenheit. Dann lässt er 14 Schiffe rüsten, alles 4 Master, wo bisweilen 12 Segel aufgezogen werden. Jedes wird mit einer guten Mannschaft besetzt. Und jedes, auf meinen Befehl, mit Vorräten für 2 Jahre versorgt. Lebt wohl. Mit mehreren Schiffen und entsprechend vielen Passagieren und Matrosen macht sich die Gesandtschaft auf den Weg. Sie segelt vorbei an Südkorea, an Vietnam und an den Inseln der Philippinen. Auf Sumatra, heute Malaysia, müssen sie 5 Monate Pause machen, weil der Wind ungünstig weht. Marco Polo macht bei den Zwischenstopps erstaunliche Beobachtungen, zum Beispiel auf Klein-Java. Auf Klein-Java leben viele wilde Elefanten und Einhörner, die kaum kleiner als Elefanten sind. Ihr Fell gleicht jenem der Büffel und Füße haben sie wie Elefanten. Mitten aus der Stirn wächst das dicke schwarze Horn. Mit dem Horn verletzen sie niemanden, hingegen mit der Zunge. Das Einhorn hat einen Kopf wie ein wilder Eber und neigt ihn unverwandt bodenwärts. Diese Tiere haben mit unseren Einhörnern gar nichts gemein, von denen man sich ja erzählt, sie ließen sich von Jungfrauen einfangen. Heute glaubt man, dass Marco Polo kein Fabelwesen gesehen hat, vielmehr Nashörner meint, die da ihr Horn Richtung Boden neigen. Marco Polo fällt auch auf, dass auf der Südhalbkugel der Nachthimmel ganz anders aussieht als in Venedig. Hier erscheint der Polarstern nicht. Von den Sternen des großen Bären ist ebenfalls kein einziger sichtbar. Etwas Absonderliches erwähne ich noch. In diesem Königreich leben behaarte Menschen mit einem Schwanz, länger als eine Spanne. Aber Marco... Es ist wirklich wahr. Die meisten Eingeborenen sehen so aus. Sie wohnen allerdings in den Bergen und nicht in der Stadt. Und die Schwänze sind so dick wie jene der Hunde. Was? Wissenschaftler vermuten, dass Marco Polo keine Menschen gesehen hat, sondern ganz besondere Affen, groß und im Dschungel lebend. Orang-Utans. Marco Polo wird später Rustichello da Pisa noch von weiteren Merkwürdigkeiten berichten. Von Magiern, von Menschenfressern, von Menschen mit Köpfen wie Bulldoggen, von Indern, die sich beim Schlafen mit riesigen Ohren zudecken. Das ist gut möglich, dass er Dinge geschildert hat, die er nur gehört hat. Bei manchen kann man das mit Sicherheit sagen, denn er beschreibt ja ein paar Ereignisse aus der mongolischen Geschichte, an denen er nun auf keinen Fall selbst teilgenommen haben kann. Und die müssen ihm überliefert worden sein. Das ist ja aber nichts Ungewöhnliches. Das ist ja auch etwas, was für uns so gilt. Familie Polo und die angehende Königin setzen ihre Reise fort. Sie verließen die Insel Sumatra und fuhren 18 Monate durch das Indische Meer, bis sie ihr Ziel erreichten. Nach Jahren erreichen sie erneut Hormus. Jene Stadt, von der aus sie mehr als 20 Jahre zuvor in See stechen wollten, doch ihnen die Boote zu unsicher erschienen. Die Reise muss weitaus strapaziöser gewesen sein, als die Texte von Marco Polo vermuten lassen. Er erzählt Rustichello nur knapp: Unterwegs sind fast alle gestorben. Woran sind sie gestorben? Krankheit? Überfall? Kein einziges Wort dazu von Marco Polo. Marco Polo, sein Vater, sein Onkel und die Prinzessin haben überlebt. Doch bei ihrer Ankunft an Land erfahren sie, dass der Khan Argon, den Kokakin heiraten sollte, inzwischen verstorben ist. Trotzdem machen sie sich weiter auf. Jetzt nach Tebris, wo der Sohn Argons lebt, Ghazan. Kokakin soll nun ihn zum Mann nehmen. Nach Tebris? War diese Reise nicht zu gefährlich für die Prinzessin und eure Familie? Ich versichere euch, sie wurden beschützt. Von 200 Berittenen oder auch mehr oder weniger, je nach Bedürfnis. So konnten sie unbehelligt von einem Gebiet ins andere reisen. Man kann es nicht genug betonen, was für hochgeschätzte Herren sie waren. In Tebris angekommen, heiraten Kukakin und Ghazan. Von da an trennen sich die Wege der drei Männer und der jungen Frau. Und als die drei die Heimreise antraten, da weinte die Königin vor Traurigkeit. Ungefähr zur selben Zeit, 1294, stirbt Kublai Khan. Die Polos befinden sich noch immer auf der Heimreise. Ein Jahr später, 1295, legt ein Schiff im Hafen von Venedig an. An Bord Marco, Maffeo und Nicolao Polo. Endlich sehen sie den Dogenpalast und den Markusplatz wieder. Marco Polo ist nun knapp über 40 Jahre alt. Wer seid ihr? Was wollt ihr hier? Wir kennen euch nicht. Es heißt, die Polos seien bei ihrer Ankunft in Venedig nicht erkannt worden. Erst als sie die Säume der Jacken auftrennen und kostbare Edelsteine herausregnen, da erst habe man ihnen schließlich geglaubt. Genau, ihr seid die Familie Polo. Über das Leben nach ihrer Heimkehr ist wenig bekannt. Sie werden weiterhin als Händler gearbeitet haben. Eines ist jedoch sicher. 3 Jahre nach seiner Ankunft in Venedig gerät Marco Polo in Gefangenschaft und trifft auf Rustichello da Pisa. Ein trauriger Anlass, aber ein glücklicher Umstand, dass die beiden Menschen sich im Gefängnis begegnen. Denn ohne diesen Schicksalsschlag der Gefangennahme wüssten wir wohl nichts von der weiten Reise des Marco Polo in das Reich der Mitte. Rustichello, mein Freund, nun habe ich dir Tag um Tag viel von meiner langen Reise erzählt. Und das war längst noch nicht alles. Das sind wirklich Wunder der Welt, Marco, die du da auf deiner Reise zum Kublai Khan erlebt hast. Schon allein das ergibt ein dickes Buch, das viele Leser finden wird. Bei Marco Polo ist es vermutlich tatsächlich das Zusammentreffen mit diesem Rustichello da Pisa, also ein durchaus großer historischer Zufall, dass er aufgeschrieben hat, was Marco Polo ihm erzählt hat, das teilweise in eine Form gebracht hat und auf diese Weise etwas überliefert worden ist, von dem wir sonst vermutlich keine Kenntnis erhalten hätten. Zu Zeiten Marco Polos und Rustichello da Pisas gibt es kein Druckverfahren, um Text weiter zu vervielfältigen. Der Buchdruck wird erst 150 Jahre später von Johannes Gutenberg erfunden. Trotzdem verbreitet sich das Buch Die Wunder der Welt erstaunlich schnell. 700 Jahre nach seiner Entstehung gibt es 150 handschriftliche Fassungen des Textes. Man hat alles, was man geschrieben hat, hat man handschriftlich geschrieben. Nicht in den persönlichen Handschriften, in denen wir heute schreiben, sondern in richtigen, klar strukturierten, vorgegebenen Handschriftentypen. Und die wurden dann wieder abgeschrieben. Bei jedem Abschreiben kam es zu Veränderungen. Dann sind diese Handschriften natürlich auch übersetzt worden. Und so wie es bei jedem Abschreiben schon Veränderungen gibt, so gibt es auch bei den Übersetzungen Veränderungen. Es werden neue Prologe, also Vorreden, geschrieben. Und auf diese Weise kann man gar nicht sagen, was nun genau ist von Marco Polo. Es existieren also unterschiedliche Versionen dieses einen Buches, Die Wunder der Welt. Das Original von Rustichello da Pisa ist verschollen. Deshalb bleibt unbekannt, welche Version der Handschriften die originalgetreueste ist. Aber warum wurde der Text zum Bestseller? Die europäischen Kaufleute in Venedig selbst, in Genua, aber auch in Florenz, und auch Kaufleute nördlich der Alpen, die haben sich sehr dafür interessiert, womit wurde denn da Handel getrieben, wie waren die Bedingungen für Fernhändler. Konnte man davon ausgehen, dass man tatsächlich auch das, was man dort erwerben konnte, zurücktransportieren konnte, um Gewinne damit zu machen? Das heißt, waren die Handelswege sicher? Wie funktionierte das dort eigentlich alles? Die haben sich dafür interessiert. Und ein bisschen Angeberei war natürlich auch dabei. Dann gab es natürlich den Bereich der Herrschaft, also der Fürsten, Könige bis hin zum Kaiser. Die haben sich auch dafür interessiert, aber sehr stark auch unter dem Aspekt von der Vorzeigbarkeit davon, dass sie Wissen haben. Der Adel demonstrierte sich gerne als diejenige Gruppe in der Bevölkerung, die in allem hervorragend war. Also sie wussten genauer, wie man sich verhält. Sie hatten eine Vorstellung davon, was angemessen ist. Sie waren in der Lage, mit anderen Kontakt aufzunehmen und mehrere Sprachen zu sprechen. Und sie wussten natürlich über die ganze Welt Bescheid. Doch nicht alle Zeitgenossen sind begeistert von den fantastischen Schilderungen des weitgereisten Mannes und nennen Marco Polo Il Milione, eben wegen der angeblich millionenfachen Übertreibungen. 6.000 Gäste sollen in einen Saal des Khans passen? Der Hofstaat einer seiner Ehefrauen bestand aus 10.000 Menschen? Das ist doch alles übertrieben. Das ist aber klassisch für diese Zeit. Also auch wenn Sie Ritterromane der Zeit lesen, dann finden Sie darin für die Heere oder für den Empfang bei König Artus zum Beispiel immer ziemlich große Zahlen. Es gab nie so große Heere, wie da behauptet worden ist. Also für die Beobachtung von Marco Polo wird man sicher sagen können, natürlich ist in China alles größer, alles mehr. Es gibt viel mehr Menschen in den Städten. Venedig ist im Vergleich zu Kanbaluk, also der Stadt des großen Khans, eine Kleinstadt. Von daher ist schon auch nachvollziehbar, warum er alles in solchen riesengroßen Zahlen nennt. Ein Jahr nach seiner Gefangenschaft heiratet Marco Polo eine gewisse Donata und bekommt 3 Töchter. Von seinem weiteren Leben ist nicht viel überliefert. 1324, mit stolzen 70 Jahren, stirbt Marco Polo. Doch sein Reisebericht über die Wunder der Welt hat ihn bis heute überlebt. Marco Polos Schilderung wurde mittlerweile in unzählige Sprachen übersetzt und wird noch immer als Buch gedruckt und verkauft. Doch in der letzten Zeit wurden immer mehr Zweifel laut. Stimmen die Beschreibungen überhaupt? Von Einhörnern und Menschen mit Schwänzen? Ist Marco Polo vielleicht doch nur bis nach Konstantinopel gekommen? Hat er nicht alles erfunden und ist gar nicht in China gewesen? Die Zweifler stellen Fragen. Warum hat Marco Polo die chinesische Mauer nicht beschrieben? Die Mauer, die man sogar vom All aus sieht und die Marco Polo kaum übersehen haben kann. Marina Münkler hat eine Antwort. Die chinesische Mauer ist aber in der Form, in der man sie heute in China sehen kann, im 17. Jahrhundert erst gebaut worden. Also sehr viel später als Marco Polo, der ja im späten 13. Jahrhundert dort war. Also konnte er die chinesische Mauer, so wie sie jetzt aussieht, gar noch nicht beschrieben haben. Das, was wir wissen, ist, dass die Chinesen eine solche Mauer errichtet hatten, schon früh, schon im 12. Jahrhundert, dass sie aber genau gegen solche reiternomadischen Völker errichtet war wie die Mongolen. Und sie war wohl eine Lehmmauer. An einzelnen Stellen sind auch noch Reste davon erhalten. Und diese Lehmmauer war nicht besonders beeindruckend. Die Mongolen haben natürlich keinerlei Interesse an ihrer Erhaltung gehabt, haben dafür auch nichts getan. Also die dürfte zu Marco Polos Zeiten klein, unauffällig und schon halb verwittert gewesen sein. Warum sollte man die beschreiben? Nächster Zweifel. Warum hat er nichts über aufwendige Teezeremonien geschrieben, die es ja bei den Chinesen gibt? Nun muss man bedenken, dass wenn er in mongolischen Diensten gestanden hat, dass er dann eben in mongolischen, nicht in chinesischen Diensten gestanden hat. Und dass das, was die Mongolen getrunken haben, nach wie vor traditionell, nämlich Kumis, diese vergorene Stutenmilch, dass er die sehr wohl beschreibt. Und dass er wahrscheinlich relativ wenig Zugang hatte zu einer chinesischen Gesellschaft, die sich stark abgeschottet hat. Aber Marco Polo müssen doch die Füße der Chinesinnen aufgefallen sein, die zusammengebunden wurden und mit denen die Frauen kaum laufen konnten. Also es gibt schon eine Stelle in Marco Polos Bericht, der nicht in allen Überlieferungen vorkommt, ne? Das ist das Problem der handschriftlichen Überlieferung, wo er vom trippelnden Schritt der chinesischen Frauen spricht. Und dieser trippelnde Schritt kommt tatsächlich ja durch die gebundenen Füße zustande. Aber die Nudel, die hat Marco Polo doch nun wirklich aus China mitgebracht, oder? Unwahrscheinlich, ganz unwahrscheinlich. Also die Nudeln, die er dann kennengelernt hat, das dürften ja, wenn dann eher diese chinesischen Glasnudeln gewesen sein. Das ist eher der Marco Polo-Effekt. Der Marco Polo-Effekt besteht darin, dass ihm ganz vieles zugeschrieben wird. So wie das schon in der Überlieferung seines Berichtes ist. Man weiß noch irgendetwas, das man gerne damit reinschreiben möchte und dann legt man es Marco Polo in den Mund. Das passt dann besonders gut. So ist es, glaube ich, auch mit den Nudeln. Man hat irgendetwas, von dem man sagen kann, das muss wohl aus dem Osten gekommen sein. Und dann ist es eben Marco Polo, der das mitgebracht hat. Marco Polos Todesdatum ist bekannt. Das von seinem Onkel und seinem Vater nicht. Von Rustichello da Pisa, der die Geschichten von Marco Polo niederschrieb, weiß man weder Geburtstag noch Todesdatum. Genauso wenig ist überliefert, wie und wann er das Gefängnis in Genua verließ. Allein sein Text hat überlebt, wenn auch nur in verschiedenen Kopien. Die Reiseschilderungen des Marco Polo aber haben durch die Jahrhunderte hindurch eine große Wirkung auf die Menschen. Der große Seefahrer Christoph Kolumbus nimmt den Reisebericht 200 Jahre später mit auf seine Fahrt, um Indien zu suchen und Amerika zu entdecken. In der Kolumbus-Bibliothek im spanischen Sevilla existiert noch das Exemplar, das er dabei hatte, beschrieben mit kleinen Notizen, ausgeschmückt mit feinen Zeichnungen. Der Naturforscher Alexander von Humboldt bezeichnet Marco Polo 500 Jahre nach dessen Tod als größten Reisenden aller Zeiten. Ein Verlag bringt unter seinem Namen Reiseführer über fast alle Länder und Orte der Welt heraus. In einem Palast in Genua befindet sich noch heute ein Mosaik mit dem Porträt Marco Polos. Um die 40 Jahre alt, langer Bart, klarer Blick in die Ferne gerichtet, sein Buch und Karten unter den Arm geklemmt. Und in einem Park in Hangzhou steht auf einem hohen Sockel eine überlebensgroße Skulptur des weitgereisten Abenteurers. Marco Polo hat unser Bild vom fremden China geprägt. Er hat den Europäern eine Lebensweise nahegebracht, die bis dahin unbekannt war. Marina Münkler, die sich lange mit dem Leben und Wirken von Marco Polo aus Venedig beschäftigt hat, vergleicht die Leistung des Italieners mit der Erforschung des Weltalls oder der Erforschung der Tiefsee. Vor allem aber schätzt sie die Weltoffenheit und die Toleranz des reisenden Marco Polo. Er ist nicht zurückgekommen mit einem Bild, das alles Fremde abgewertet hat. Das ist ja eine der möglichen Weisen, wie man sich dem Fremden gegenüberstellen kann. Man kann sagen, bei uns ist alles besser, bei uns ist alles genauso, wie es sein muss und alles andere ist schlechter. Marco Polo hat dagegen einen Bericht geschrieben, der zeigt, es gibt da vieles, was besser ist. Es gibt vieles, was wirklich interessant ist. Es gibt vieles, das man anders machen kann, wovon man lernen kann. Es gibt auch einiges, das mir nicht so gut gefällt, dass man auch ablehnen kann. Aber es ist eher ein genaues Hinschauen, es ist ein Lernen vom Fremden und es ist eine Weise, dem Fremden mit relativ wenig Vorurteilen, schon festgefügten Bildern zu begegnen und zu begreifen, dass man Dinge anders machen kann, ohne dass man sagen muss, das sind alles schlechte Menschen. Marco Polo ist voller Wissbegier ins Reich der Mitte gereist und hat von den Wundern einer bis dahin unbekannten Welt berichtet. Noch auf seinem Sterbebett sollen ihn die Anwesenden gedrängt haben, die Wahrheit zu sagen und die Erfindungen in seinem Reisebericht zuzugeben. Aber Marco Polo antwortete nur: Ich habe nicht einmal die Hälfte von dem erzählt, was ich gesehen habe. Weil niemand mir geglaubt hätte. Auf Wiederhören bei Audible.